das Sterben. Wenn der Mann sich eine Frau zur Frau nimmt, wird er durch sie zum Mann. Doch zugleich nimmt sie ihm auch das Männliche weg und stellt es in Frage. Und so wird er in der Ehe auch weniger Mann. Und wenn die Frau sich einen Mann zum Mann nimmt, wird sie durch ihn zur Frau. Doch zugleich nimmt er ihr auch das Weibliche weg und stellt es in Frage. Und so wird sie in der Ehe auch weniger Frau. Daher muss der Mann, damit die Beziehung ihre Spannung behält, sein Männliches bei Männern erneuern und die Frau muss ihr Weibliches bei Frauen erneuern. Dennoch verliert der Mann seine Identität als Mann in der Beziehung zur Frau und die Frau verliert ihre Identität als Frau in der Beziehung zum Mann. Mann und Frau sind nämlich in jeder Hinsicht voneinander verschieden, von wegen kleiner Unterschied. Fast alles ist unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Doch obwohl sie so verschieden sind, sind die männliche und die weibliche Weise, die Welt zu sehen, die Weise zu fühlen, die Weise zu reagieren, beide vollgültige, ebenbürtige, menschliche Verwirklichungsweisen. Beide, Mann und Frau, müssen das anerkennen. Doch dadurch nimmt die Frau dem Mann die Sicherheit als Mann. Und der Mann nimmt der Frau die Sicherheit als Frau. Sie müssen also die Identität als Mann und Frau, die sie durch den anderen gewonnen haben, im Lauf ihrer Beziehung auch wieder verlieren. Daher erleben Mann und Frau ihre Beziehung auch wie Sterben. Wir gehen zwar in die Beziehung hinein mit der Vorstellung, dass es unsere größte Erfüllung sein wird. In Wirklichkeit ist eine Beziehung aber auch ein Sterbeprozess. Jeder Konflikt in der Ehe ist ein solches Stück Abschied und Sterben. Je länger die Beziehung dauert, desto näher kommen Mann und Frau diesem letzten Verzicht. Dann gelangen Mann und Frau auf eine andere, höhere Ebene. Die Spaltung in Mann und Frau drängt ja zur Einheit. Doch die Verschmelzung der beiden Geschlechter bewirkt nur eine vorübergehende Einheit, aber keine auf Dauer. Die Aufhebung der Gegensätze gelingt daher jenseits dieser Verschmelzung. Die Verschmelzung bleibt nur ein Symbol dafür. Die wirkliche Einheit wird erreicht im Sterben. Dann kehren wir zurück auf einen Grund, den wir nicht kennen. Das ist natürlich nur eine mögliche Sichtweise, aber sie gibt der Beziehung eine Tiefe und einen Ernst, die ihrer würdig sind. Denn die Überwindung der Gegensätze, die uns die Verschmelzung verheißt, erfüllt erst dieser letzte Verzicht.